Kundgabe 5496. Empfangen durch Bertha Dudde am 28.09.1952. Ungewöhnliche Kraftzuwendung in der Notzeit durch Gottes Wort. Öffnet alle eure Herzen, wenn euch mein Wort berührt, und wisset, dass es eine ungewöhnliche Gnadengabe ist, die meine Liebe euch noch zuwendet vor dem Ende. Wisset, dass es eine Kraftzuwendung ist, die euch fähig macht, unbeschadet an eurer Seele die kommende Zeit zu überstehen, wo es euch schwerfallen wird, Widerstand zu leisten gegen die Kräfte der Finsternis. Ihr stehet vor dem Ende. Den Leibestod aber brauchet kein Mensch zu fürchten, so wie nur die Seele bereit ist, einzugehen in das jenseitige Reich. Und diese Bereitschaft will ich euch ermöglichen durch Zuwendung meines Wortes. Denn so wie ihr Aufklärung empfanget über eure Aufgabe auf Erden, so wie euch eure eigentliche Bestimmung klar wird und ihr guten Willens seid, verlieret ihr auch die Angst vor dem Leibestode, weil ihr dessen gewiss seid, dass ihr nicht sterben könnet der Seele nach und dass diese Seele einst ein ewiges Leben genießen wird. Ich gebe euch Licht und Kraft und Aufklärung, die Mittel zur Erreichung eures Zieles. Ich gebe euch geistige Kraft, die ihr ungemessen anfordern und empfangen dürfet. Öffnet eure Herzen, so euch mein Wort berührt. Denn dieses vermittelt euch Kraft im Übermaß. Das Leben ist bald beendet für einen jeden von euch Menschen, bis auf die wenigen, die ich abrufe am letzten Tage, die ich hole in ein Bereich des Friedens, die ich erwählet habe als Stamm des neuen Geschlechtes. Alle anderen aber können nicht mehr mit langer Lebensdauer rechnen und gesegnet, die ich abrufe von der Erde noch vor dem letzten Tage, denn diese sind nicht verdammt zur Bannung auf der neuen Erde. Doch unsagbar viel Not wird noch sein, ehe das Ende kommt. Ich aber will diese Not für alle erträglich machen und gebe daher euch Menschen das, was euch hilft und Kraft gibt. Mein Wort. Öffnet eure Herzen, so es euch berührt, und ihr werdet es empfinden, dass es eine Liebegabe eures Vaters im Himmel ist, und jede irdische Not wird euch klein erscheinen, so wie ihr durch Anhören meines Wortes mit mir verbunden seid. Und löset diese Verbindung mit mir nicht. Klammert euch fest an meine Hand, lebet nach meinem Willen, befolget meine Gebote der Liebe zu mir und zum Nächsten. Rufet mich an in jeder Not des Leibes und der Seele. Lasset mich immer euch gegenwärtig sein durch ständiges Wirken in Liebe. Befolget, was mein Wort euch zu tun heißt, und nehmet dann aber auch die Verheißungen entgegen. Wisset, dass ich voll und ganz zu meinem Wort stehe und euch geben werde, was immer ihr von mir verlanget. Denn ihr sollet gekräftigt an eurer Seele dem Ende entgegengehen. Ihr sollet eure Blicke nach oben richten, von wo der kommen wird, der sich euch ankündigt durch sein Wort. Viel Schweres wird über die Erde kommen, aber auch viel Gnade und Segen denen zuteil, die sich öffnen, die aus der Hand des Vaters ein Stärkungsmittel entgegennehmen wollen und die darum auch das Ende nicht zu fürchten brauchen, weil sie fähig sind, durchzuhalten. Selbst wenn die Hölle mit ihren Bewohnern angehen wird gegen die Bekenner meines Namens. Denn ich selbst bin und bleibe bei euch, die ihr mein sein wollet, und ich schütze euch gegen alle Angriffe meines Gegners. Denn ich selbst komme im Wort zu euch, und darum sollet ihr eure Herzen öffnen. Ihr sollet mein Klopfen hören, so ich Einlass begehre. Denn ich will euch gute Gabe bringen, mein Wort, das euch Licht und Kraft gibt, auf dass eure Seele keinen Schaden leide. Amen.